Freunde, ich grüße euch recht herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt pubertäre Gefühle. Was war das schönste und was war das schrecklichste Erlebnis eurer Pubertät? Oder vielleicht steckt ihr gerade drin und erlebt es gerade, macht es gerade durch. Wie war der erste Sex? Und habt ihr vielleicht jetzt im höheren Alter von 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren solche Anwandlungen noch? Lest ihr zum Beispiel gerne die Bravo oder solche Sachen? Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema reden wollt, Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Steffi ist ja, die erste. Hallo. 25 Jahre alt. Ja, hallo. Ich grüße hallo, dich. Jürgen. Ja. Ja. Zu unserem schönen Thema. Ja. Es geht darum, also ja, ich habe pubertäre Gefühle in dem Sinne, dass ich mich irgendwie in den Sänger Sascha verliebt habe. In den Sänger Sascha? Ja. Müssen wir alle den Sänger Sascha kennen? Ja, ich glaube schon. Wer ist denn der Sänger Sascha? Ja, wie das denn? Naja. Wer von euch draußen kennt den Sänger Sascha? Ich kenne den Sänger Sascha nicht. Echt nicht? Nein, ich kenne ihn nicht. Das ist doch der angefangen hat mit Yang Dine. Mit Yang Dine, ah ja. Mhm. Der Background-Sänger und jetzt macht er ja alleine Musik. Jetzt weiß ich, wen du meinst. Ja? Ja, in der Tat, ja. Ja. Der ist wie alt ungefähr? Der ist auch 25. Der ist auch 25, mhm. Also ist jetzt auch 25 geworden im Januar. Ja. Mhm. Ja, und also wenn ich den sehe oder irgendwie höre oder wenn ich irgendwas in der Zeitung sehe, manchmal gucke ich mir dann auch sogar die Bravo durch. Ich würde sagen, dann kommt richtig das Bravo-Girl in dir wieder hoch. Ja. Nur so mit wie 12, 13 Jahre. Ja, genau. Du bist in Sascha verliebt. Ja. Hast du ihm das schon mal geschrieben? Nee. Reißt du? Ich mich irgendwie. Ich höre ja hier immer wieder solche Geschichten, dass die Mädels dann oder die etwas älteren Damen auch schon ganz jungen Boygroup-Jungs hinterherreisen. Machst du das auch? Nein. Das nicht? Nein. Also so verrückt bin ich dann doch nicht, aber... Was machst du denn alles in Sachen Sascha? Ja, nicht so viel. Also ich zappe dann schon mal zwischen Viva und weiß ich nicht was rum und gucke, ob ich irgendwo mal was sehe oder was. Oder wie zum Beispiel, weiß nicht, am Samstag kam noch diese Günne-Show. Ja. Irgendwo im ARD, glaube ich, oder so. Ich glaube. Habe ich durch Zufall gesehen, auf Videotext habe ich das gelesen, dass... der nun da ist. Der trat er auf. Ja, genau. Mhm. Und ich so, oh Mensch, das gibt's ja gar nicht und so, muss ich gucken, unbedingt. Also ich muss dann auch diese Sendung, egal wie, also, was für ein Niveau diese Sendung hat. Ist dir völlig wurscht. Ja. Hauptsache, er ist da. Genau. Nur ist ja typisch pubertär, in diesem Fall wäre, dass dein ganzes Leben sich orientiert an diesem jungen Mann, an diesem Mann. Ist das bei dir auch so? Dass du also dich für andere überhaupt nicht interessierst, für andere Männer? Also, es würde bestimmt... Ja, ich meine, ich habe zwar einen Freund, aber... Du hast einen Freund? Ja. Weiß der, wen du da noch in deinem Herzen trägst? Nicht so, aber ich sage, ich rede schon darüber. Ich sage schon auch, Mensch, guck mal, da ist schon wieder Sascha oder so. Und dann... Und dann sagt er, ich kann es nicht mehr hören. Genau, so ungefähr. Wenn ich jetzt die Macht hätte, ne? Ja. Und könnte dir nach Hause Sascha zaubern. Oh ja. Und du hättest die Wahl zwischen deinem Freund und Sascha. Wen würdest schwierig. Du nehmen? Schwierig. Das ist ja immer so eine Sache. Ja. Ich meine, ich kenne ihn ja nicht so jetzt privat, so wie er jetzt wirklich ist. Ja. Oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass er halt sehr nett ist und sehr lieb. Und nicht ausweichend. Eine klare Antwort, bitte. Ich weiß nicht. Also das ist schwierig. Ich glaube... Ich glaube, ja. Hoffentlich hört der Freund nicht zu heute Abend. Nee, ich glaube nicht. Nee? Du würdest Sascha nehmen, ne? Ich glaube schon. Eieieiei. Wie lange bist du mit deinem Freund zusammen? Oh, lange. Lange, viel zu lange wahrscheinlich. Lange, lange. 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Du hast ihn mit 15 kennengelernt? Ja. Das ist ja dann auch ein pubertäres Ereignis, diese Freundschaft, diese Liebe. Ja, ist eigentlich auch im Endeffekt meine erste große Liebe. Ja. Oder sag ich mal so. Mhm. Mhm. Hängt denn Sascha auch über dem Bett bei dir? Nee, im Schrank. Also ein bisschen versteckt, sodass das nicht so gleich so... Also das würde er, glaube ich, auch... Also das würde mein Freund jetzt auch, glaube ich, nicht so akzeptieren. Völlig in Ordnung auch. Völlig richtig. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich dir wünschen soll. Also den richtigen Sascha kriegst du natürlich nicht. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Dann vielleicht jemand, der so ähnlich ist wie Sascha. Hm. Ne? Der so ähnlich aussieht. Was findest du denn an dem? Gibt's das ja. Vielleicht, was findest du an dem denn so toll? Ach, was finde ich so toll? Also erstmal hat er eine super nette Ausstrahlung. Also der ist so nett und ja, und er sieht gut aus, sagen wir mal so. Also, nett sind wir alle. Ja, das ist richtig. Ne? Ja, wie soll ich das? Du findest den auch ziemlich scharf, ne? Ja, doch. Du hast den auch in deinen erotischen Träumen, stimmt's? Ich gucke jetzt tief in die Frauenseele, in die Seele von Steffi. Ja, doch, kommt schon mal vor. Denkst du auch an Sascha schon mal, wenn du mit deinem Freund schläfst? Nein. Nee? Das ist schon mal beruhigend. Das ist nicht so, also so arg ist es dann doch nicht. Also da ist dann schon mein Freund vor mir oder das ist schön. Wie auch immer, aber das nicht. Steffi, ja. Schlag ihn dir aus dem Kopf. Das ist genau wie das Mädel, was den Tag angerufen hat mit Eloy. Genau so. Das habe ich nämlich auch gesehen, und darum habe ich nämlich auch angerufen. Die war ja noch heftiger drauf als du. Bei dir ist das ja alles noch harmlos. Die rennt ja da überall hinterher. Ja, das mache ich schon. Die glaubt ja wirklich, dass sie Eloy bekommt irgendwann, ne? Ja, das habe ich auch vorhin schon zu deinem Kollegen gesagt, also dass sie wahrscheinlich sowieso keine Chance hätte. Wahrscheinlich. Steffi, danke für den Anruf. Ja. Bye. Tschüss. Ja, tschüssi. Das Thema, pubertäre Gefühle. Wenn ihr mir erzählen wollt, aus eurer Pubertät, was damals so abging, an schlimmen Sachen, an schönen Sachen, an traurigen Sachen, ruft ganz einfach an und erzählt mir das. 0180 5678 111. Jetzt bin ich gespannt auf Ursula. Und Ursula ist 56 Jahre alt. Ursula lacht. Ja? Ja. Hallo, Domian. Ja, Ursula. Du bist aber weit weg. Mensch, ja, guck mal, ich bin in Köln und du bist wer weiß wo. Aber, weißt du, jetzt habe ich das mal geschafft. Ich bin schon 56 und du bist doch noch jünger, ne? Ich bin ein bisschen paar Jahre jünger, ja. Zwei, drei Jahre so. Das hatte ich schon gesagt in deiner Regierung. Meine Regierung? Dass du ja so jung bist und trotzdem habe ich jetzt erkennen müssen, dass du schon ganz gute Sachen hier bringst und ich weiß nicht, woher du das nimmst. Das möchte ich eigentlich erst mal wissen. Aus Erfahrung oder Theorie? Ja, nur aus Erfahrung natürlich. Aus knallharter Erfahrung. Aber das kann doch nicht wahr sein. Was meinst du, was alles wahr sein kann? Ich dachte, ich habe mal nichts versäumt in meinem Leben. Nee, also es gibt auch andere Leute. Jetzt aber zum Thema. Ja, ganz schnell, natürlich. Also ich muss das mal sagen. Ich habe eben solche Schmetterlinge. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, aber wahrscheinlich von meinem Hausarzt. Ich bin, glaube ich, noch verliebt. Ursula, du hast dich in deinen Hausarzt verliebt. Ich glaub, ja. Ja, Mensch, wie alt ist denn der Hausarzt? Auch so alt wie ich. Auch 56? Ja. Bist du denn alleinstehend? Ich bin verwitwet. Du bist verwitwet. Und wie lange kennst du den Hausarzt hier schon? Drei Jahre jetzt. Drei Jahre. Und du bist heimlich verknallt in deinen Hausarzt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich blöde Kuh. Und gehst immer zu ihm, hast hier ein Zimperlein, da ein Zimperlein und lässt dich untersuchen. Naja, ich mache nicht so auffällig, aber ich habe eben auch einen Termin und so. Also, Herr Doktor, ich habe hier so Schmerzen an der Brust. Fühlen Sie doch mal. Sowas in der Richtung? Das mache ich nicht. Nein, das habe ich noch nicht gemacht. Aha. Vielleicht wollte ich das mal von dir hören, weil du ja Erfahrung hast. Ja, also mit meinem Hausarzt habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Es geht darum, er wollte sich ja auch schon mal mit mir verabreden, ja? Nee, das war meine Frage jetzt. Kriegt er das mit, dass du da mehr Interesse hast? Er misst den Blutdruck wie letztens und sagt, ja, der ist in Ordnung mit 170. Damit bin ich zufrieden und das machte mich dann noch mehr stutzig. Ich will ja meine Liebe nicht da preisgeben. Und er hat zu dir gesagt, dass ihr euch mal privat treffen solltet? Ja. Und warum bist du nicht drauf eingegangen? Ich weiß nicht, dumm, ja. Ursula, also wenn er schon das anbietet. Ich weiß es nicht. Ich habe dann gesagt, nee, das möchte ich nicht. Und er ist ja schließlich da auch mit Anhang. Und Ach so, er ist da bin ich über meine Gefühle wirklich selber enttäuscht nach längeren jetzt. Ich traute mir das nicht. Also er ist verheiratet, oder? Ja, das aber dann soll ja alles nicht so stimmen. Das habe ich schon so alles erforscht. Aha. Also interessant finde ich ja, dass von ihm der Vorschlag kommt, dass man sich mal treffen sollte. Ja, fand ich ja auch, aber und vorher... Da muss ich jetzt, Ursula, mit dir schimpfen, dass du ein ganz dummes Mädchen bist, wenn du darauf nicht eingehst. Ich bin so blöd, allerdings. Das kannst du in keine Kiste stecken, wenn ich dir das in Wirklichkeit sage, aber mir hören da zu viele Leute zu. Ja, so ein paar sind dabei. Soll ich mal sagen? Ja, sag's bitte, wir sind alle ganz scharf drauf. Das darf ja keiner und so. Du mir sicher auch nicht. Erzähl mal. Nee, ich kann dir nur erzählen, dass ich wirklich seit 83 keinen Mann mehr hatte. Mhm. Und ich sehne mich danach. Mhm. Ja, aber ich will nicht irgendwas, ja. Du willst den Arzt. Oh, unbedingt. Was machen wir jetzt? Beschreib mir doch mal den Arzt, damit ich ihn mir so ein bisschen vorstellen kann. Naja, Größe. Der ist so schön groß. Wie groß aber ist er? Aber das fällt doch jetzt alles so auf. Nein. Wie groß? 1,80, 1,90? Ja. Hat er noch alle Haare? Nee, eine Plätze hat er. Ja. Ja, aber sonst ein knackiger Kerl. Naja, wir sind unsympathisch. Also er hat für dich eine gute Ausstrahlung. Ja, das verstehe ich selbst nicht, wo das herkommt, weil man sich dann viel erzählt und so. Und Ursula. Dann hat sich, Mensch, was soll ich bloß machen? Ich weiß nicht, was ist das auch eine Krankheit? Kann man das bekämpfen? Ich glaube, das kann man nicht so bekämpfen, wenn man verknallt ist in jemanden. Nee. Also, ich sage dir jetzt mal, wenn der noch einmal ein Angebot macht, ja, dann wirst du schön sagen, ja, Herr Doktor, wir können uns gerne mal privat treffen. Und wehe, du sagst es nicht. Ah. Mhm. Dann ist auch was los. Du hast jetzt immer Domian im Nacken. Ich bin jetzt dein Gewissen. Oh, wenn, Domian. Ja, wenn der sagt, ich will, dann sagst du, ja, wir können ja mal. Und, naja, gut. Ne? Ja, und aber wenn du dich mit dem Herrn Onkel Doktor getroffen hast, wirst du dich bei mir nochmal melden und wir beratschlagen die neue Situation. In Ordnung? Ich wäre sehr dankbar. Ja, ich bin sehr interessiert daran. Wirklich? Ja, du meldest dich bei mir nochmal. Naja, so ein Erfahrungsmensch. Ja, genau. Aber nochmal was anderes. Ja, aber ganz kurz. Ich bin schon zu lange hier, wa? Hier. Dann muss ich es bezahlen. Dann muss es bezahlen. Genau, jetzt geht's nicht mehr. Liebe Ursula, toll für den Onkel Doktor. Machst du das wirklich und drückst mir die Daumen? Mensch, ich mach gar nichts an. Am Dienstag gehe ich wieder hin. Am Dienstag gehst du hin. Wie soll ich mich da verhalten? Sag mal schnell. Naja, sei erstmal ganz normal und ganz freundlich. Vielleicht gibt's ja nochmal einen Anlauf von ihm. Ja? Ne? Also ach, Dienstag so. Halten wir dir alle die Daumen. Wirklich? Wirklich? Wie viele Leute sind das da? Das sind so 2 bis 3 Millionen. Tschüss, Ursula. Oh, Domian, du bist toll. Tschüss. Ja, tschüss. Andy oder Andy, 24. Hallo. Du, Domian, ich laber nicht den Scheiß wie alle, aber ich muss dir eins sagen, ich habe sexuelle Probleme seit meiner Pubertät. Inwiefern? Also meine Pubertät ist ungefähr 5-6 Jahre vorbei und seit einem Vierteljahr bin ich im Handballverein und wenn wir Jungs uns duschen, werde ich sowas von geil, sage ich dir. Das würde ich mal fast so tippen, dass in Richtung schwul, oder? Ich hatte mit 16 homosexuelle Erfahrung, also französisch, und danach hatte ich dann 1-2 Freundinnen. Ich dachte, es ist vorbei, aber du, ich sehe die Frauen nackend und es passiert nichts, aber ich sehe so einen knackigen Männerarsch oder so eine schöne behaarte Brust. Ja. Du, ich krieg einen Ständer, ich ja. weiß nicht mehr, was ich tun wo, soll. Wo ist das Problem? Na, weil lebe ganz einfach schwul und dann hat sich die Sache erledigt. Ich kann nicht schwul leben, weil ich hab eine Frau und ich habe ein 6-jähriges Kind. Moment, du hast eine Frau und ein 6-jähriges Kind, du bist ja. 24 mal gerade. Ja, das geht schon. Mit 18 habe ich sie sozusagen und es momentan sitze ich vor unserer Wohnung im Auto mit einem Handy, weil sie darf es niemals erfahren. Mhm. Ihr Vater wird mich totschlagen, wenn ich ihr sage, dass ich homosexuelle Neigung habe, weil die Frau interessiert mich nicht mehr, weil ich, wie soll ich das erklären? Ich mag keine Muschi, auf Deutsch sag ich. Hab was in der Hand gerne. Wie ist denn sonst eure Ehe? Also sexuell scheint es ja dann nicht mal so der Knaller oder der Bringer zu sein. Ich habe auch gedacht, dass Sabine, dass sie wahrscheinlich auch mit ihrem Chef was hat. Also, aber sexuell ist es, wie soll ich sagen, ist scheiße. Aber du, seit ich im Handballverein bin, ich sehe die knackigen Kerls in meinem Alter. Ich habe schon verstanden, was du sagst. Also ich finde letztendlich, Andi, dass du den ehrlicheren Weg gehst, wenn du dich in Freundschaft von deiner Frau trennst. Aber du hast leicht reden von meiner. Ich bin verheiratet. Ja. Ich bin verheiratet. Ja, na und? Von meiner Frau. Ja, und wenn du wo Liebe... ich arbeite, dem Vater gehört die Firma. Du bist leicht. Mhm. Ich bin also. Also du arbeitest bei dem Schwiegervater. Genau, ich bin auch finanziell abhängig. Das. Und wir sind in der Metallbranche. Mhm. Ich kann da nicht als Homo auftreten. Ich muss mich echt stark zusammennehmen. Wohnst du? Verstehst du? Ja, verstehe. Wohnst du? Ich sag bitte nicht den Ort. Ich frage dich nur. Wohnst du in einer großen Stadt oder in einem kleinen Ort auch noch? Also ich würde mal sagen, ich wohne in der neuen Hauptstadt. Mhm. Also in einem etwas größeren Ort. Ja, du, ich kann nicht mehr im KitKat-Club gehen. Ich kann gar nichts mehr machen, weil wenn mein Schwiegervater das erfährt, bin ich ruiniert finanziell. Das heißt, du hast auch schon diverse schwule Erfahrungen jetzt in letzter Zeit gemacht auch. Ja, also ich würde sagen, die letzten 1,5 Jahre. Mhm. Und ich mag das sehr, aber ich... Also Andy, bei allem Verständnis, dass du da auch verstrickt bist mit dem Schwiegervater und der Firma, wirklich, was die Zukunft angeht, wird dir gar nichts anderes übrig bleiben, als irgendwie richtig reinen Tisch zu machen. Aber das heißt, lass mich ausreden, deiner Frau irgendwann zu sagen, hier, so läuft es, sie muss es ja nicht an die große Glocke hängen und dir auch eine andere Arbeit zu suchen. Weil sonst bist du verurteilt, immer quasi ein Doppelleben zu führen. Und aber zu lügen. Dumian, ich wollte den Mittelweg wählen. Wie sieht der Mittelweg denn aus? Also auf der einen Seite mein Job und Geld, auf der anderen Seite mein Sex mit Männer. Ja. Das ist aber sehr schwierig. Mhm. Was soll ich jetzt machen? Also meine Frau weiß nichts. Also sie denkt, ich bin der süße, nette Boy, wenn ich nachts weggehe, aber ich verkleide mich, ich gehe in Men-Gay-Shops und ich finde es geil mit Männern. Aber was soll ich jetzt machen? Mhm. Also, aber ich kann meinen Job nicht verlieren, weil ich hänge am Geld, verstehst du? Mhm. Ich bin jetzt nicht auf Arbeitsamt oder so. Du kannst doch Schritt für Schritt vorgehen. Du könntest dich doch auf jeden Fall erstmal von deiner Frau trennen. Du musstest der Frau ja auch nicht sagen, dass du auf Männer stehst. Du sagst dir ganz einfach, dass du sie nicht mehr liebst. Und ich lieb sie ja nicht mehr, Eben. Deswegen könntest du diesen Schritt schon mal machen, dass du von ihr getrennt bist. Und dann sieht man mal weiter. Ich glaube ja, so auf die Zukunft betrachtet, ist es gut, wenn du ganz offen und klar lebst. Wenn es jetzt noch nicht diese Schritte alle vollziehen kann. Ich kann es mir nicht leisten, das ist bescheuert. Ja, aber ist mir klar. Das muss ja nicht alles auf einmal kommen. Aber ich finde, zuerst ist der Schritt erstmal wichtig, dass du ehrlich umgehst mit deiner Frau und sagst, hier, pass mal auf, es funktioniert nicht mehr mit uns beiden. Lass uns Freunde sein, wegen des Kindes auch. Wir gehen unsere eigenen Wege. Aber Dominik, ich wollte jetzt was zu sagen für alle Männer, die in derselben Beziehung sind. Es gibt bestimmt, ich bin nicht der Einzige, vermute ich mal. Mhm. Es gibt bestimmt viele Männer, die in der Situation Tausende. Sind. Tausende. Hunderttausende vielleicht sogar. Du, ich finde Frauen nett, aber ich kann mit ihnen nichts mehr anfangen. Was soll ich jetzt machen? Also, ja, ist ja gut. Ich verstehe es ja. Du bist einfach schwul. Genau. Ja, gut. Und da, aber ich bin auch verdeckt schwul, nicht offiziell. Ja, und ich will letztendlich, dass alle verdeckt Schwulen offen schwul leben, weil das macht das Ganze normaler und es tut dir und euch letztendlich dann auch am besten und gut. Aber du hast mir bis jetzt noch keinen richtigen progressiven Ratschlag gegeben. Nein, der progressive Ratschlag ist, dich von deiner Frau zu trennen, Mensch. Und wenn du das gemacht hast, dann musst du über kurz oder lang auch sehen, dass du eine andere Arbeit findest und auch aus der Firma rauskommst. Ich fixe hier auch nicht mehr so einen halben Jahr. Ja, ist ja gut, du musst es auch nicht so drastisch hier rausgucken. Entschuldigung, ich mache keinen Geschlechtsverkehr seit 6 Monaten. Ja, habe ich auch verstanden. Im Prinzip habe ich dir jetzt meine Meinung gesagt, Andi. Du musst mir zu deinem Leben stehen und zu deiner Veranlagung. Jetzt ist das Handy auch leer. Aber wir haben auch alles gesagt, glaube ich. Von dir, Domian. Okay. Du, mach weiter so. Schönen Gruß nach Berlin. Ist das schlimm? Nach Berlin. Das ist überhaupt nicht schlimm. Bin ich gewohnt. Tschüss. Jeanette, ein bisschen durchgeknallt war. Jeanette, 15 Jahre alt. Hallo? Ja, Jeanette, hi. Hi. Na, wie geht's? Gut. Und selbst? Oh, nicht so gut. Mensch, du bist gerade so in dem Alter, wo man sagt, das ist so mitten in der Pubertät, ne? Ja, genau. Und wie fühlst du dich? Oh, nee, frag lieber nicht. Nicht so ganz doll in der Pubertät. Mhm. Warum nicht? Oh, mir geht's echt nicht gut. Ich muss total eine rauchen jetzt. Ich bin voll aufgeregt. Ich merke gerade, dass du schon passt. Ja, ehrlich. Seit wann rauchst du denn? Seit einem Jahr ungefähr. Ehrlich? Ja, ich weiß, ein bisschen früh, ne? Bisschen früh, mhm. Also ich freue mich echt, dass du mal durchgekommen bist. Ja, finde ich auch gut, dass wir beide reden. Ja, finde ich auch gut. Also mein Problem ist, also ich fühle mich halt total hässlich. Mhm. Und irgendwie habe ich das Gefühl, als wenn ich keinen abkriege, so. Warum findest du dich denn hässlich? Ich weiß nicht. Also erstmal fühle ich mich total dick. Also ich habe schon mit der Psychologin gesprochen halt. Und die meinte, das stimmt doch gar nicht und so. Also soll ich mich mal beschreiben so? Ja, bitte. Hm. Also ich bin 1,73 groß, wiege 55 Kilo ungefähr und habe dunkelblonde Haare und blaue Augen. Moment, 1,73 und 55 Kilo ist doch noch nicht zu viel. Ja, aber kommt mir so vor halt. Hm. Blaue Augen, sagst du? Ja. Hm. Haare? Ich habe Bauchnabelpiercing. Das ist doch schon mal süß. Naja, geht. Na, Bauchnabelpiercing finde ich putzig. Ja. Ja, finde ich klasse. Naja. Haare? Bitte? Wie sind die Haare? Meine Haare? Mhm. Also schulterlang ungefähr. Welche Farbe? Dunkelblond. Mhm. Und wie beschreibt dein Gesicht mal? Also mein Gesicht? Mhm. Also ist halt oval. Mhm. So ungefähr so. Ja. Kann ich nicht so gut beschreiben so. Hast du Pickel, Akne? Nee, eigentlich nicht. Nee, also ziemlich glatte Haut. Ja, und schminkt mich ab und zu. So. Ja, und die Nase, krumm, dick, klein, Stupsnase? Nee, normal. Oder? Normal, ja. Eigentlich schon. Und auch normale Zähne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich frage jetzt mal so ganz ausführlich, um mir ein Bild zu machen. So wie du dich bisher beschrieben hast, glaube ich, dass du ein ganz normales 15-jähriges Mädchen bist. Naja. Du bist keine Miss Universum, aber nee, du... Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, aber du bist auch nicht hässlich. Naja. Und das ist dein größtes Problem, dass du denkst, du bist hässlich. Ja, und vor allen Dingen, dass ich keinen abkriege so. Wie? Weil ich habe ein paar Freunde halt und die sind schon ein bisschen weiter so als ich. Und ja, die haben halt alle schon einen Freund und so. Mhm. Und ich komme mir immer so als Außenseiter vor. Hast du noch keinen Freund gehabt? Nee, ich habe noch nie einen Freund gehabt. Mhm. Also geküsst habe ich mich zwar schon, aber ja. So einen Freund halt noch nicht. Aber finde ich auch überhaupt noch nicht schlimm, Jeanette, mit 15. Naja. Ich hatte meine erste Freundin mit 17. Mit 17? Ja. Echt? Ja. Und wie alt war deine Freundin? Auch in dem Alter ungefähr. Mhm. Mhm. Also das finde ich doch überhaupt nicht bedenklich. Wenn du... Wenn ich bin immer so unterentwickelt. Ach Gott, das kommt wahrscheinlich daher, wenn du mit älteren Freundinnen zusammen bist. Wie alt sind die? Ja, so 16, 17. Ja gut, das macht natürlich schon... Ein Jahr ist in dem Alter sehr viel, ne? Ja, klar. In der Zeit. Da würde ich mich an deiner Stelle überhaupt nicht irgendwie ängstigen oder unter Druck gesetzt fühlen. Lass mal langsam alles auf dich zukommen. Da wird schon ein netter Boy kommen. Ja, stimmt. Aber vor allen Dingen, weil ich auch so schüchtern bin. So. Ach, du bist überhaupt nicht schüchtern. Doch, eigentlich schon. Ja, bei dir jetzt nicht so. Ich finde dich so vertraut. Ja, ich finde dich total klasse. Danke. Also schüchtern glaube ich nicht. Wenn du ein bisschen warm bist mit den Leuten, gehst du denn auch viel raus? So irgendwie? Ja, auf jeden Fall. So ab und zu in der Disco und so. Mhm. Ich weiß, ich darf eigentlich noch gar nicht. Mhm. Naja, ab und zu so am Wochenende und so. Hast du Geschwister? Ja, ich habe noch 5 Geschwister. 5 Geschwister noch? Ja. Mhm. Und wie ist das so? Älter als ich. Siehst du, vielleicht bist du deshalb auch so unter Zugzwang, weil die auch alle schon anders leben als du. Ja, klar, stimmt. Ja? Wie ist so die Atmosphäre zu Hause? Kommst du ganz gut klar mit dem? Also ich wohne mit meiner Mutter nur alleine zu Hause. Ah ja. Die anderen sind schon anders gezogen und ich verstehe mich ganz gut mit meiner Mutter und meinen Brüdern eigentlich auch. So. Hast du deiner Mutter das auch schon mal gesagt, dass du da ein bisschen unwohl bist? Ja, klar, auf jeden Fall. Sie hat gesagt, ich übertreibe total und so. Ja. Ich will dir nicht einfach blöd gut zureden, aber ich glaube auch, dass du übertreibst. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das liegt überhaupt nicht an deinem Äußeren, sondern es liegt einfach daran, dass du im Moment ein bisschen ungeduldig bist. Ja, das glaube ich auch. Endlich so ein Freund her und so. Ja, genau. Mein Motto so. Ich garantiere dir, dass über kurz oder lang, vielleicht dauert es noch ein Jahr, ist auch nicht schlimm, schon ein netter junger Mann auftauchen wird. Oh, hoffentlich. Vielleicht hört er jetzt einer zu, so. Vielleicht sogar das, ja. Ja. Du gehst dann viel mit deinen Eltern und Freundinnen aus. Also mit meinen Eltern kaum. Nee, mit deinen älteren Freundinnen. Ach so, ja klar, auf jeden Fall. Das ja. Habe ich jetzt falsch verstanden, Entschuldigung. Jetzt erzähl mir noch mit dem Rauchen. Darfst du denn zu Hause auch rauchen? Ja, ich darf rauchen. Ehrlich? Mhm. Du bist ja jetzt auch zu Hause, ne? Ja, ich bin zu Hause. Meine Mutter schläft schon. Wenn die Mutter jetzt reinkäme, würde die nicht schimpfen? Nee, auf keinen Fall. Mhm. Also ich will nicht groß moralisieren, aber so das Gelbe vom Ei ist es nicht mit dem Rauchen. Nee, das stimmt. Ist schon scheiße. Hör bloß auf, Domian, da hast du recht. Ja, aber hallo. Und kostet eine Stange Geld, ne? Auf jeden Fall. Ich bin vorhin erstmal zur Tanke gegangen, erstmal. Also ist auch ein bisschen jetzt die Aufregung, ne? Ja, stimmt. Klar. Meine Hände zittern total, ey. Kann ich verstehen. Ehrlich? Ich zitter ja auch ein bisschen, während ich mit dir rede jetzt. Echt? Warum denn? Naja, nun, wann kann ich schon mit Jeanette reden? Danke. Passiert ja nicht alle Tage. Liebe Jeanette, ich glaube, dass du ein ganz tolles, nettes, junges Mädchen bist. Danke. Und ich glaube, dass du auch durchaus ordentlich aussiehst. Ah ja. Und sei einfach mal ein bisschen geduldig. Geschmackssache so. Ja, eben. Und ich finde, du bist ein toller Mann. Ach, das geht runter wie Honig. Doch, wirklich. Guck mal, wir machen uns so Komplimente. Das kann uns nur gegenseitig aufbauen. Ist immer voll komisch, wenn ich dich jetzt so sehe, weißt du? Ja, ich kann dich leider nicht sehen. Ja, das stimmt. Ich wünsche dir für die nächste Zeit einen netten jungen Mann. Dankeschön. Und eine richtig tolle erste Liebe. Oh, danke. Tschüss, Jeanette. Tschüss. Tschüss. Stefan, 27. Hallo? Ja, Stefan. Ja, mein Thema, also ich rauche natürlich auch. Du rauchst auch, du darfst jetzt auch rauchen, du bist ja schon ein bisschen älter. Ja, ich wollte ganz einfach sagen, dass ich eigentlich ab 25 meine Pubertät begonnen habe. Wie bitte? Ja. Die Schambehaarung fing mit 25 an? Nein, ich habe meinen ersten Sex mit 25 erst bekommen. Ah, also da sollte Jeanette ganz beruhigt sein, ne? Die gerade mit 15 schon ein bisschen in Panik geraten ist. Da muss man überhaupt nicht in Panik geraten. Nein, überhaupt nicht. Wie kam denn das, dass du erst mit 25 so aus dem Quark rauskamst? Also es war so, dass ich also während der Schulzeit immer dachte, naja, das wird schon irgendwie kommen. Ich war auch nicht unattraktiv und dachte mir, naja, irgendwie wird es ja irgendwann mal kommen. Mhm. Aber es kommt nicht. Mhm. Es kam auf keinen Fall. Ich kann mir vorstellen, dass man dann in dem Alter, so mit 20, 21, 22, dann doch irgendwie unter sich selbst auch unter Druck setzt, ne? Weil die ganze Umwelt schon Freundinnen hat und mehrere Beziehungen schon hinter sich hat und so weiter. War das bei dir auch so? Natürlich. Also es war so, dass ich immer dachte, Mann, jetzt irgendwann muss doch die richtige Freundin kommen. Mhm. Und also, wahrscheinlich mutmaßte man schon, dass du schwul bist, ne? Weil du kein Mädchen mit nach Hause gebracht hast. So war es nicht. Es war so, dass ich dachte, es muss doch irgendwann kommen. Mhm. Meine Freundin muss doch irgendwann da sein. Mhm. Aber sie war einfach nicht da. Ich habe mich in mehrere Mädchen verliebt. Und die Mädchen wollten mich nicht. Mhm. Und es ging immer so weiter und immer so weiter. Ich habe mich verliebt. Also ich war immer derjenige, der mich verliebt hat. Mhm. Ja. Und es ging immer so weiter und immer so weiter. Und auch die Mädels wussten, dass ich in sie verliebt war. Mhm. Nur, aber es kam nicht zurück. Genau, es kam kam nie zurück. Was sicher dann auch sehr frustrierend ist, ne? Wenn man das bis zu seinem 25. Lebensjahr einsteckt. Das sind ja immer Niederlagen. Ja, das waren auch echte Niederlagen, das kann ich wirklich sagen. Mhm. Aber jetzt ab 25 habe ich dann endlich denn die große Liebe erfahren. Mhm. Und die war doch, ich will mal sagen, so ein bisschen Gott gegeben. Gott gegeben? Ja. Also, das klingt ein bisschen religiös. Ja. Aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, so, jetzt muss irgendwann die Richtige kommen. Und prompt kam sie? Sie kam wenige Monate später. Ehrlich? Ja. Wo hast du sie kennengelernt? Ich habe sie auf einer Party kennengelernt, ja. Aber ich habe mir vorher gesagt, Leute, Junge, Gott, irgendwann muss doch jetzt die Richtige kommen. Mhm. Und sie kam 3 Monate später und da war sie endlich da. Ja, mit 25. Mit 25, mit 25. Ja. Hast du ihr erzählt damals, als du 25 warst und ihr euch kennengelernt habt, dass du noch kein Mädel vorher gehabt hast? Nein. Nee. Also ich war bis jetzt, also ich glaube, sie weiß es immer noch nicht. Ihr seid noch immer zusammen. Wir sind immer noch zusammen und wir werden auch sicherlich den Weg irgendwann gehen. Also wir werden irgendwann... Also du denkst jetzt schon an die gemeinsame Rente? Ja, also ich denke, dass ich mit ihr den Weg gehen werde. Ehrlich? Die erste Frau bleibt dann auch wird auch die letzte Frau dann sein? Ja. Ja. Weil es ist letztendlich so eine Frau gewesen, die ich kennengelernt habe und wo ich jetzt sagen werde, das ist das Mädchen, was ich will, was ich wollte. Also ich wünsche dir das, dass du, dass das so läuft. Das ist sehr ungewöhnlich. Ne? Also dass man einmal einen Menschen trifft und man das ganze Leben dann bei dem bleibt. Ich will es dir nicht mies machen, also wenn du das so empfindest und das hoffst, ist das ja alles in Ordnung. Hatte sie denn vorher schon Freunde? Sie hatte mehrere Freunde. Mehrere Freunde. Ich will mal auch so sagen, ich hatte mehrere Freundinnen vorher. Aber die sind nie bis zum Letztendlichen gelaufen. Mhm. Ja, so hast du es gerade ja erklärt. Mhm. Ja. Hattest du denn dann so ein bisschen Schiss und Lampenfieber oder sogar großes Lampenfieber, als du das erste Mal dann mit deiner Freundin geschlafen hast? Ich dachte, was passiert jetzt? Aber du wusstest schon, wie man das macht, ne? Ich war schon ziemlich alt. Also ja. ich wusste nicht, was jetzt mit mir passiert. Ich hatte durch irgendwelche Hefte, durch alles Mögliche erfahren, was da vielleicht mal passieren könnte. Also wie es anatomisch funktioniert, war dir schon grob klar. Ja, ich bin ja auch nicht blöd. Und nee, natürlich nicht. Und wie war das erste Mal, der erste Sex dann mit 25? Also wir haben es so gemacht, dass ich bin so ein Typ, der will alles vorbereiten. Mhm. Und wir haben es so gemacht, dass wir nach London gefahren sind. Mhm. Und in so einem Hotel habe ich dann irgendwie versucht, dann das erste Mal rauszuschieben. Also, aber ihr seid extra, oder du hast es so eingefädelt, dass ihr für den ersten Sex nach London gefahren seid. Richtig, ja. Und dann hast du es im Hotel versucht rauszuschieben und dann? Ich war ein bisschen ängstlich. Also ja. Ich habe versucht, dann in irgendeinem Pub Kondome zu kaufen und so weiter und so fort. Und sie war sehr professionell, weil sie ja sehr, sehr... Erfahrung schon war. Ja, ne? sie war sehr professionell und hat dann mir ein kleines Kondom aufs Kissen gelegt, was also in die Hose gegangen ist, weil ich habe mir dieses Ding übergestülpt und bin also dann sofort irgendwie natürlich, weil eben das erste Mal... Und die Erregung so groß war und dann war es gleich passiert. Peng, und dann ist es passiert. Ja, beim ersten und dann hat sie gesagt, ich kenne mich damit aus, wir können auch eine andere Methode machen und so weiter und so fort. Und dann ist sie mit das will ich jetzt nicht erklären und so, dann ist sie dann irgendwann zu mir gekommen und hat gesagt, so, jetzt geht's weiter. Mhm. Und es war also wunderschön. Also Stefan ist in London entjungfert worden. Mit einem Alter, was also nicht, wo man jetzt sagen könnte, also, diese Geschichte sollte eigentlich all denen Mut machen, die jetzt, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sind und schon in die Oberpanik geraten, ich kriege keinen mehr mit oder keinen nehmen mehr mit. Es kommt irgendwann. Es kommt schon, also bei den meisten passiert es dann schon. Und Stefan ist ein gutes Beispiel dafür. Danke für deinen Anruf und danke für deine Geschichte. Ja, alles Gute für eure Liebe. Tschüss. Tschüss. 1:30 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir ein Päuschen. 1.31 Uhr, 14 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt pubertäre Gefühle und Erlebnisse. Was habt ihr Besonderes, Schönes oder Schreckliches, Trauriges in oder während eurer Pubertät erlebt oder erlebt es vielleicht im Moment noch? Wie war euer erster Sex? Und habt ihr jetzt, wenn ihr etwas älter seid, im etwas höheren Alter, manchmal auch noch solche Gefühle? Wir haben es vorhin ja auch von der Ursula gehört, die 56 Jahre alt ist und die total verknallt in ihren Hausarzt ist. Wenn es euch in ähnlicher Weise ergeht oder vergleichbar ergeht, ruft an, erzählt es uns, erzählt es mir, 0180-5678-111. Jetzt bin ich gespannt auf Natascha. Und die ist 21 Jahre alt. Ja, guten Abend. Ja, Natascha. Pubertäre Gefühle. Ja, ich habe eine ganz lustige Geschichte. Mhm. Also heute kann ich zum Glück auch drüber lachen. Mhm. Wann ist sie passiert? Wie alt warst du? Ich war 17. Mhm. Ja, bin gerade 18 geworden. Also es zog sich so hin. Also ich war in meine Lehrerin verliebt. Der gute alte Klassiker. Mhm. Und es war am Anfang eigentlich auch recht schön. Ich habe mich unglaublich reingesteigert, wie meine Busenfreundin von damals mir heute noch gerne berichtet. Was war denn das für eine Lehrerin? Für welches Fach? Latein. Latein, auch das noch. Ja, es war... So hast du dir den Lateinunterricht versüßt. Ja, also es war eine junge Lehrerin, die kam neu an unsere Schule. Du hast nicht auf die Vokabeln geguckt, sondern auf ihre Schenkel. Nee, das war noch nicht mal so, hatte noch nicht mal was mit ihrem Aussehen. Ah, ja. Das war einfach, sie hatte Ausstrahlung, so eine gewisse Persönlichkeit. Naja, jedenfalls, das entwickelte sich eigentlich auch ganz gut. Wir haben uns eigentlich recht gut verstanden. Lag vielleicht auch daran, dass ich eine Abiturprüfung in dem Fach ablegen wollte. Sie sich da auch sehr drum gekümmert hat. Also sie hat auch mit mir private Vorbereitungen gemacht, bei mir zu Hause oder bei ihr. Und das war eigentlich alles in einem netten freundschaftlichen Rahmen. Und dann kam der Tag der Abiturprüfung, das war auch meine letzte Abi-Klausur. Und danach geht man ja dann erstmal kräftig feiern, alles ist vorbei, ein Trinken gehen, schön, wunderbar. Und so so jenseits der 2-Promille-Grenze kam ich dann irgendwann auf die Idee, jetzt gehe ich zu ihr hin und sag ihr das. Ich war mit ein paar Leuten feiern, die haben mich auch alle versucht, ganz brav davon abzuhalten, haben es aber nicht, leider... Du hast das schon einigen Leuten erzählt. Ja, ja, es wussten so meine engsten Freunde, zwei, drei Leute, die mit mir in der Jahrgangsstufe waren, die wussten Bescheid. Für die war das eigentlich auch okay. Die haben zwar, gerade so meine beste Freundin, die hat dann oft gesagt, du steigerst dich da viel zu sehr rein und so, lass das mal, das wird nichts, das kann nichts werden. Naja, und dann war ich also fest entschlossen. Bin dann auch zu ihr hingegangen, weil sie an dem Tag noch in der Schule war. Hatte vermutlich auch eine hammermäßige Fahne. Und habe gesagt, ja, ich würde gerne mit Ihnen reden. Ja, dann sagt sie, komm rein und so. War eigentlich auch nett, wie immer. Und dann wusste ich schon gar nicht, wie soll ich anfangen. Wo war das? War das in der Schule oder was bei ihr zu Hause? Nee, das war in der Schule. Das war in der Schule. Sie war noch da, hatte da wohl noch was zu tun und ich wusste das und bin dann dahin. Und ja, das war dann ein Gespräch, das war so dämlich, weil ich so lange um heißen Brei rumgeredet habe, bis es völlig eindeutig war und sie dann auch fragte, ja, kann es sein, dass du dich in mich verliebt hast. Ja, dann habe ich gesagt, ja. Und so. Ja, das war, ich meine, für sie war es, glaube ich, wirklich auch ein Hammer. Ich glaube, sie hat vorher ein Jahr an einer anderen Schule unterrichtet. Also junge Lehrerkarriere, die ich vielleicht zerstört habe, nein, glaube ich nicht. War sie entsetzt oder irgendwie ein bisschen doch geschmeichelt und erfreut? Ja, sie hatte sich das schon gedacht. Also ich meine, man rennt ja nicht so blind durch die Welt. Und sie war auch nicht so die Dümmste gerade. Und konnte das ja schon so an einigen Dingen, die ich manchmal so getan habe, irgendwie ablesen. Was hatte denn dann diese Offenbarung zur Konsequenz? Wie entwickelte sich euer Verhältnis weiter? Oder gar nicht? Gar nicht mehr. Gar nicht? Also es war... Die Schule war dann rum, ne? Ja, nee, gut, das Problem war halt, nach dem schriftlichen Abi sind ja dann noch 2 Monate ungefähr Unterricht. Naja, gut, und dann kommen noch die eventuellen mündlichen Prüfungen. Ja. Und wir waren eben auch beide nicht so sicher, komme ich jetzt in die mündliche oder nicht, weil ich hatte sehr stark den Verdacht und sie nach dem Korrigieren auch, dass ich zu gut geschrieben habe und eventuell die mündliche Prüfung machen muss. Und das war eben bei uns oder in dem Bundesland, wo ich Abitur gemacht habe, so, dass dann auch Leute vom Kultusministerium dazukommen und dann da sitzen. Und musstest du die Prüfung machen? Bitte? Musstest du die Prüfung machen? Nee, zum Glück nicht. Hast du, ist es denn dann ganz, hat sich das denn so aus den Augen verloren? Habt ihr euch aus den Augen verloren danach? Wir haben, also, sie hat erstmal völlig den Kontakt gemieden mit mir. Also das war... Klar, natürlich, ne? Also, ja, sicher, das war der große Fehler, den ich auch gemacht habe. Ich habe eine gute Freundschaft letzten Endes. Natascha, du hast nie deine Lateinlehrerin geküsst. Nee. Nie, es ist nie dazu gekommen. Leider nicht. Mann. Und was ihr heute macht, weißt du, sie wird immer noch Lateinlehrerin sein. Ja, eine, neue, junge Natascha wird sich in sie verlieben und so geht das Leben immer wieder weiter. Ja, sag mal, hat dich das denn damals nicht irritiert, dass du dich in eine Frau verliebt hast? Oder war das für dich schon klar, dass du bisexuell bist oder lesbisch? Oder? Ja, ich war vorher sehr lange mit einer Frau zusammen. Achso, dann warst du schon gewöhnt an das Gefühl. Hatte auch mal Männergeschichten, hatte auch schon einen Freund, also alles von jedem war es. Ja. Bin ich eigentlich, da lege ich mich auch nicht so fest. Ich glaube, dass es ganz vielen von uns so ergangen ist früher, ne? Die, dass man sich verliebt hat in einen Lehrer oder eine Lehrerin. Ich nicht. Ich nicht. Ich fand das zwar sagst so, du jetzt so. Ja, nee, das will ich mir erzählen. Ich fand so einen oder anderen mal so ganz nett oder auch erotisch, aber verliebt habe ich mich nie. Ja, ich möchte auf jeden Fall jedem raten, der es tut, macht dieses Geständnis nicht. Ihr macht mehr damit kaputt, als dass es was bringt. Ja. Es ist dumm einfach. Es wäre wahrscheinlich heute noch eine gute Freundschaft und ein guter Kontakt, wenn ich das damals nicht... Was machst du denn heute, wenn ich fragen darf? Ich studiere jetzt. Du studierst. Also bitte verlieb dich nicht in deine Professoren. Nee, die sind ein bisschen zu alt. Die sind ein bisschen zu alt. Naja, Gott, wo die Liebe hinfällt. Natascha, danke für deinen Anruf. Tschüss. Petra, nicht 37. Mensch, jetzt habe ich sie 5 Jahre älter gemacht. Ja. 32, ne? Ja, genau. Hi. Hi. Pubertäre Gefühle. Ja, also bei mir ist es so, ich habe manchmal so das Gefühl, ich wäre noch 15. Und kaufst dir sofort eine Bravo? Nee. Um Gottes Willen. Das nicht? Nee, aus dem Alter bin ich raus. Ich habe die Dinger früher mal gesammelt. War noch ganz gut. Wir alle haben sie gelesen. Ja, ich habe sie sogar gesammelt. Ich muss über 300, 400 Stück gehabt. Ja, ich muss auch zugestehen, hier in der Redaktion bei 1Live fliegen die natürlich auch rum. Und gerne setze ich mich abends mal nach oder vor der Sendung hin und blätter rum und was die jungen Leute so beschäftigt. Ja, ne? genau. Interessiert ja immer irgendwie. Natürlich, ja. Und wir lesen auch immer noch gerne die Aufklärungsseite, ne? Ja, oder Dr. Sommer rät. Ist auch immer wieder dasselbe, ne? Ja, mein Penis ist zu kurz. Was soll ich tun? Oder ja, so, meiner nicht. Nein, natürlich nicht. Meiner auch nicht. Petra, du kommst ja manchmal vor wie 15. Ja. Wie kommt das denn dann? Was für ein Gefühl ist das? Ach, ja, das ist ein komisches Gefühl. Also das ist meistens, wenn ich alleine bin. Und dann da kommt mich das irgendwie so über. Also ich weiß es nicht, dann sehe ich nochmal meine alten Sachen. Also ich habe noch sehr viele Sachen, Klamotten so von damals. Mhm. Und dann gucke ich mir die an. Also ich passe da auch heute nicht mehr rein. Und dann denke ich mir, mein Gott, das war auch damals irgendwie eine schöne Zeit. Ja, war es wirklich für dich eine schöne Zeit? Ja, also wo ich meinen ersten Freund so kennengelernt habe, da auf jeden Fall. Das heißt, du sehnst dich eigentlich danach zurück. Du würdest gerne nochmal 15 sein. Nee, also sagen wir mal, ja, mit dem, was ich heute weiß. Mhm. Ja gut, das ist natürlich dann, so kriegen wir es nicht hin, ne? Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich so blöd wäre wie damals, nicht mehr bitte, also weil das wäre mir dann... Das wäre dann einfach zu viel. Mhm. Also ich würde wahrscheinlich auch von da ab sehr viel anders machen. So, irgendwann überkommt es dich und dann fühlst du dich wie 15. Dann siehst du deine alten Sachen von früher und dann sitzt du da und sagst... Nee, dann versuche ich dann irgendwie alte Freunde anzurufen und dann treffe ich mich mit denen oder quatsch mit denen und dann hören wir so Musik, die damals so lief. Es hat was Sentimentales auch, ne? Ja, ein bisschen melancholisches. Ja. Dann hörst du alte Platten. Was habt ihr damals gehört? Was waren so die Hits? Ja gut, ich war ja Discjockey selber. Ach, du warst Discjockey? Ja. Und da habe ich also noch Kassetten, die ich selbst aufgenommen habe. Was war denn so das Highlight für dich in der Zeit? Oh, ja, das war also so ab, so, ja, da war ich aber schon ein bisschen was älter. Da war dann, was war das denn? Mein Gott, das weiß man heute schon gar nicht mehr alles. Also Nena habe ich sehr gerne gehört. Nena, ja, klar. Und dann so die ganze neue deutsche Welle. Ja. Also alles, was damit zusammenhängt. Ja. Ne? Und wenn heute noch mal irgend so was läuft, also dann weiß ich auch direkt, aha, das ist aus dem und dem Jahr, von dem und dem Sänger und... Das ist, ich weiß nicht, das weiß ich einfach. Und da kann mir auch keiner was vormachen. Also alles, was aus den 80ern so an Musik ist. Es ist verrückt, dass man so mit Musik immer einen bestimmten Lebensabschnitt verbindet. Ne? Ich habe zum Beispiel den absoluten Flash im Kopf, wenn ich, wie heißen die, Boney M. höre. Ja. Ja gut, das war ein bisschen früher. Das ist ein bisschen früher, ja. Da habe ich mit Hella von Sinn in Gummersbach im Zermampfers, die gibt's gar nicht mehr, eine Diskothek, haben wir so jeck und verrückt und bekloppt getanzt, dass wir die ganze Tanzfläche freigetanzt haben. Ja. Wenn ich also Boney M. höre, denke ich immer Zermampfers, Gummersbach, Hella von Sinn. Ja. Und jeder hat solche Verbindungen mit Musik. Ja, ich habe damals in Köln gearbeitet und zwar hieß das La Playa, das war so eine Negerdisco gewesen. Mhm. Und da habe ich auch mit einem schwarzen Disc-Jockey zusammen gemacht. Mhm, und ich war auch die einzige Weiße, die da war. Ja. Und ich muss also sagen, also die ganzen Leute, die da waren, also die waren sehr dermaßen herzlich und freundlich und die haben auf einen aufgepeist. Also ja, das war schon Wahnsinn. Ne? Und die Musik, das damals, die ich damals aufgelegt habe mit dem zusammen, die läuft heute zum Teil als Supermusik. Mhm, also die kenne ich schon. Ne? Ja. Also das sind also zum Teil diese ganzen Rhythmen, die man so heute hört. Ne? Also manchmal eine verklärte Sehnsucht in die Jugend. Ja. Ja, so kann man das sagen bei dir. Ja, und wenn ich dann so meine älteste Tochter sehe, die ist jetzt 6. Ach, du hast ein Kind schon? Wahrscheinlich ähnlich. Ja. Und ich denke mir immer so, mein Gott, wenn die jetzt 10 Jahre älter ist, ja, hat die genau das Alter, wo du so gerne dich drin siehst. Ne? Gibt es etwas aus deiner Pubertät, ja, wo du sagst, das ist so gelaufen, so doch schon irgendwie schlecht gelaufen, das soll meiner Tochter so nicht widerfahren. Gibt es da irgendwas? Ja, also ich bereue manchmal, dass ich mich mit meiner Mutter so sehr gefetzt habe. Also mit der habe ich mich sehr gefetzt. Mhm. Und das tut mir also heute sehr leid, weil meine Mutter auch nicht mehr da ist. Mhm. Und da wünsche ich mir manchmal, mein Gott, was hast du damals gesagt, was würdest du heute alles zurücknehmen? Mhm. Bist du aufgeklärt worden? Oder war das irgendwie klar alles? Ja, also ich habe mich mit meiner Schwester gegenseitig aufgeklärt. Also und wie sie war noch 1,5 Jahre jünger als ich. Und wie gehst du jetzt um in der Erziehung mit deinem Kind? Ist das Sexualität? Also ich habe zwei Töchter. Mhm. Also ist ein bisschen, im Moment sind sie ja noch so etwas klein, sind ja 5 und 6. Mhm. Also da kann man noch nichts machen in der Hinsicht. Ne? Also das werde ich auch tun, nichts vermeiden. Aber die ersten Fragen kommen sicher bald, ne? Ja gut, da kommt schon mal so eine dumme Frage von wegen, Mama, was hast du denn da oben und so halt, ne? Und der Papa hat ja was ganz anderes. Mhm. Und dann hat sie uns auch schon mal erwischt, wenn wir hier dann im Wohnzimmer irgendwas gemacht haben. Ja, ja. Und dann sagt sie immer, Mama, was habt ihr gestern wieder geknutscht und so was? Mhm. Ne? Also dann kommen dann schon so seltsame Fragen. Und da weiß man dann auch im Moment nicht, was man das sagen soll. Ne? Irgendwann muss es ihr ganz locker erklären. Ja, und dann ist es klar. Gut. Dann sage ich meistens immer, Mama und Papa haben sie immer ganz lieb. Genau, das ist auch erstmal schön für das Alter. Ja, eben, das reicht auch. Ne? Peter, dann wünsche ich dir einfach, das ist ja nett, ab und zu 15 Gefühle einer 15-Jährigen. Ja. Ne, da fühlst du dich ja ganz wohl auch bei. Ach ja, also wenn ich das nicht hätte, ich glaube, ich weiß nicht, ob genau. Ich dann so... Legst du dir eine schöne Nena-Schallplatte auf, nur geträumt, 99 Luftballons. Also das höre ich mir eigentlich nicht mehr so an. Also, das sind dann, ja, so ab und an. Ich bin mal ganz froh, wenn ihr das im Radio hört. Ja. Oder so andere Songs, die damals so liefen, aber dass ich mir das jetzt reinziehe ohne Ende, also... Muss dann auch nicht sein. Nee, also ich höre mir heute gerne an, was so heute so läuft, ne? Also auch zum Teil, mein Mann, der kriegt dann meistens immer einen Anfall, wenn ich dann diese Techno, Techno-Mist, sagt er immer, wenn ich das mir dann reinziehe, ne? Aber ich bin nun mal halt eben flippiger Typ. Bist flippig und jung geblieben. Ja. So soll es auch bleiben. Tschüss, Petra. Ja, tschüss. Tschüss. Andrea, 33. Ja? Ja? Ah, bist du dran? Ja. Ja, ich bin dran. Also erstmal möchte ich dir sagen, kriegst du immer ein Kompliment. Ich finde deine Sendung total geil und bin auch heißer Fan schon seit über 3 Jahren. Dankeschön. Freut mich. Ja, bitte, bitte. Und dann Folgendes. Und ja, zwar bei mir ist der Fall, ich bin 33, wird diesen Monat 34. Mhm. Ich bin nie aus der Pubertät rausgekommen. Du bist also immer noch ein pubertäres Mädchen? Ja. Ja. Ja. Wie macht sich das denn bemerkbar? Ja, schlimm. Du müsstest mal einen Tag mit mir verbringen. Also ehrlich, es ist tötend. Ne? Du bist eine Nervensäge. Nee. Nein, was? Nein, um Gottes Willen. Du bist noch total albern, oder wie? Ja, und bringst Sprüche und also jede, also die sind bei mir nur am Abgackern. Und du, mein. Dann bring doch mal einen Spruch. Nee, das geht eben nicht. Pass auf, das kommt bei mir spontan und weg ist es. Ach so, vielleicht kommt das jetzt, vielleicht kommst du auch spontan jetzt, während ja, des Gesprächs. Ja, zum Beispiel, da kommt hinzu, ich habe eine 11-jährige Tochter, die sagt so oft, Mama, jetzt hör mal auf, mir ist das peinlich oder so. Mama, jetzt sei mal ein bisschen erwachsener. Ja. Sowas, ne? Ja, und wiederum sehe ich dann, aber die ist 11 Jahre, die ist selber in der Pubertät jetzt drin, und wiederum sehe ich, dass sie mich dann anhimmelt. Ja, ja. Also wiederum findet sie das toll, ja? Also wenn vor die allen Dingen ihre Schulkameraden, die dann hier auch herkommen, die sagen, also deine Mutter, das ist nicht normal, ne? Denn neulich kam sie auch nach Hause, sagte, mein Schulkamerad hat uns beide gesehen und hat gefragt, wer du bist. Mhm. Und dann, ja, und dann hat sie gesagt, ja, das ist meine Mutter. Wie alt ist denn deine Mutter? Ja, die wird 34. Ja, dann hat der Junge gesagt, ob sie ihn verarschen wollte und ob ich ihre Schwester wäre. Ne? Also du siehst jünger aus, viel jünger. Ja, ja, ja, würde ich mal sagen. Ich kriege das zumindest gesagt. Obwohl, also, gucke ich jetzt morgens immer skeptisch in den Spiegel und merke an, wenn ich die Falten kommen. Ne? Dann sehe ich dich in 3, 4, 5, 6 Jahren zusammen mit deiner Tochter immer nachts in den Discos rumhängen. Aber auf alle Fälle. Aber auf alle Fälle. Du gehst ja jetzt wahrscheinlich auch immer noch oft aus, ne? Oder? Ja, im Moment muss ich sagen, und das nervt mich unheimlich. Im Winter bin ich so drauf, da ziehe ich mich mehr zurück und wiederum nervt mich das. Ne? Also, wenn du so Albernheiten noch drauf hast, erzähl mir doch mal noch so eine Albernheit. Ja, das geht schon los. Also sogar mein Hund guckt mich bescheuert jeden Tag an. Also es geht schon los morgens, wenn ich aufstehe. Also erstmal null Bock, geht das los. Ja. Und dann sage ich mir selber und dann singe ich jeden Morgen. Irgendein Lied fängt mir grundsätzlich morgens ein. Ja. Und wenn es ist, aufstehen ist schön und dann laufe ich erstmal mit so einer Flappe und mein Hund liegt neben mir und ich komm, Schaller, wir müssen raus. Nützt alles nichts, ne? Mhm. Dann geht schon los. Ich habe einen großen Tresen in der Küche. Dann mache ich erstmal da einen halben Spagat. Meine Tochter sitzt da und frühstückt. Dann komme ich von der Toilette, höre da ESH und dance und sing mit und also und dann entschlüpfe nur oben ohne frei und mach hier also Bauchtanzen und alles solche Dinge, ne? Ich mutmaße mal, dass du dann auch nicht so scharf drauf bist auf Haushalt, Putzen und sowas, oder? Och, das mache ich natürlich, aber dann also, krieg ich schlechte Laune. Es sieht bei euch nicht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Nein, um Gottes Willen. Ich habe heute erst wieder 4 Stunden geschrubbt. Na, das ist sehr löblich. Ja, und Schrubben ist mein Leben geworden. Oh Gott. Hatte ich mir eigentlich so mein Leben nicht vorgestellt. André, wie lange gedenkst du denn noch, in der Pubertät zu bleiben? Du, ich habe das schon zu deiner Vorrednerin gesagt. Ich hoffe, damit werde ich alt. Bloß mein Problem liegt jetzt darin, ich bin ja gespannt, was du jetzt dazu sagst. Ich werde ja nur 34. Ja. Ich habe jetzt manchmal das Gefühl, ob das nicht lächerlich wird. Obwohl, wo ich auch hinkomme, weißt du, egal wo ich auch hinkomme, ja. Egal, ob wir draußen morgens mit dem Hund spazieren gehen, da geht's ja auch schon weiter mit mir. Gehen wir einkaufen, dann geht's los und ich bin an der Kasse und sag anstatt Tüte, sag ich, gib mir mal eine Tüte. Und alles solche Sachen, ne? Und die Verkäuferin, die kennen mich schon, grinsen schon ab. Auf also eher klingst du so wie so eine verrückte Nudel. Ja, ne? Wird mir auch immer gesagt. Ja, also ich finde, wenn du so bist, wie du bist, dann ist das doch okay und ich finde das durchaus sympathisch. Ja, findest du das nicht ein bisschen schlimm? Ich kenne dich ja nicht so richtig. Also jetzt im Moment finde ich es noch okay. Es kann natürlich sein, wenn man nicht den ganzen Tag aushalten muss, dass es einem vielleicht irgendwann schon auf den Geist geht. Weiß ich nicht. Nee, so ist es nicht. So ist es nicht, nein. Nein, so ist es nicht. Also ich kann deine Sorge teilen, dass man irgendwann vielleicht zur Karikatur seiner selbst wird, ne? Wenn man mit 45 immer noch so tut, als wenn man 15, ne? Dann ist es vielleicht irgendwann auch ein bisschen albern. Eben, das ist ja meine Angst nicht, dass das irgendwann lächerlich wird. Also ich meine, ich hoffe ja nicht, ich werde irgendwann mit einem bunten Hut da durch die Gegend nee. Donnern, so wie ja, in der Talkshow oder so. Aber du hast 60-Jährige da. Aber, du hast aber, glaube ich, auch schon so ein Sensorium dafür. Also ich würde empfehlen, du musst dich gut beobachten und dich vielleicht ab und zu mal ein bisschen runterfahren. Aber im Prinzip finde ich schon ganz nett so. Lieber so überdreht und aufgedreht und jung, auch noch mit Ende 30, als wenn du schon so eine eingerostete alte Schachtel wärst mit 35. Ja, vor allen Dingen macht sich das, ich sag mir immer so, wie man innerlich drauf ist, das macht sich auch noch draußen. Na klar, ja, klar, also ja. Ich sehe total jugendlich aus, wir tauschen hier Klamotten, meine Tochter und ich laufe in Leggings rum und alle solche Sachen, ne? Denn bei Feten, wenn wir einen trinken oder so, dann tanze ich auf den Tisch und also ich bringe ja auch immer die Stimmung da rein. Bei den Deutschen ist es ja leider so, die sitzen mit einer Flappe da und gehen mit einer Flappe ja, einkaufen oder so. Ich würde mal sagen, Andrea, bleib erstmal so, wie du bist. Ja, ne? Ne? Und so in 10 Jahren... Da rufe ich dich wieder an. Genau, ne? Und dann werde ich strenger mit dir sein. Wenn du noch zu albern bist, sage ich, Andrea, jetzt auch mal Schluss. Ne? Ja, Moment mal, Domian, so ja nun nicht. Wenn ernsthafte Themen sind, dann schlage ich sofort von lustig auf ernst. Ja. So ist es nicht. Ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Danke für den Anruf. Domian, warte mal. Erstmal, ich möchte unbedingt ein Autogramm. Ja, wirst du gleich nochmal zurückgerufen? Ja. Und dann notiert man deine Adresse. Und dann, pass auf, wollte ich dich fragen, welches Sternzeichen du bist. Schütze. Nein. Ja. Das hätte ich nicht. Ja, allerdings, der letzte Schütze, 21. Dezember. Hm? Oh, dann müsstest du ja ein Schützenjäger sein. Nein. Die Schützen sind Draufgänger. Ehrlich? Ja. Ja, manchmal bin ich das auch. Ja, nicht ne? immer. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Was hast du denn gedacht? Oh, ja, so, ich meine so, ja, weil du das ja so mit Diskutieren da und Psychologie und so weiter. Ja. Ja, was habe ich da gedacht? So Fische? Fische, ne? Hab ich gedacht. Nein, ganz, ganz weit gefehlt. Also Schütze und im Aszendenten Skorpion. Ah, Skorpion, das passt gut zu mir. Andrea, mach's gut. Ja, okay, du. Tschüss. Tschüss. Jetzt. Rita, 48. Hallo? Ja, guten Abend, hallo, ja, Domian. Rita. Hier ist Rita. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, Domian. Ich wollte dir kurz erzählen, dass ich mit 15 meinen ersten Kuss bekommen habe. Mit 15 Jahren den ersten Kuss? Wie war es denn? Ach, es war so schön, da schwärme ich ja heute noch von. Und wenn ich diesen jungen Mann sehe, er ist ja 2 Jahre älter wie ich. Ja. Leider sehe ich ihn sehr, sehr... Also der junge Mann ist jetzt auch schon 50, ne? Ja, er ist auch verheiratet und ich bin auch seit im vorigen Jahr verheiratet. Und wenn ich ihn sehe, dann habe ich wieder das Kribbeln. Ist das wahr? Wohnt er denn in deiner Gegend? Ja, der wohnt auch hier bei Koblenz, bei uns hier im Ort. Ja, ich hörte schon, du bist so ein hessisches Mädchen, ne? Ja, ich bin ein hessisches Mädchen. Ja, das habe ich schon gehört an der Stimme. Sag mir doch mal, wo und wie und wo er dich geküsst hat. Ich muss dir kurz erzählen. Ja. Also wir haben hier in meinem Elternhaus, wo ich gewohnt habe, da kam also jede Woche ein älterer Herr und brachte uns 10 Eier, ja? Mhm. Und eines Tages stand dann sein Sohn vor der Tür. Mhm. Und ich habe dann die Eier entgegengenommen und da habe ich irgendwie am ganzen Körper gezittert, als ich ihn gesehen habe, ja? Und bei ihm war es wahrscheinlich auch so. Und dann ging ich also immer mit meiner Schwester, ihrem Cockerspaniel, am Rhein spazieren, am Hafenköpfchen, sagt man bei uns dazu, ging da schön spazieren. Das war so im Mai, im Wonnemonat Mai, so abends in der Dämmerung ging da spazieren und da kam er auf einmal mit seinem Fahrrad an. Ach, das war so schön. Also du warst allein und er war allein? Ich war allein und er war allein. Und dann seid ihr stehen geblieben, als er euch dann begegnet. Ja, und der Hund hat dann auf einmal, er hat da ein bisschen rumgeguckt, zu der Burg, da zum Schloss bei uns gegenüber. Mhm. Und ich blieb dann auch stehen und da sagte, ja, am Freitag komme ich wieder, bringe ich wieder euch die Eier. Sag ich, ach, das war aber schön und so. Und da sagte er, kommst du morgen auch wieder hier hin? Da sag ich, ja, ich bin morgen auch wieder da. Ne? Mhm. Und so ging das dann 2-3 Mal und dann haben wir uns dann da ins Gras gesetzt. Mhm. Und Nach dem wievielten Mal denn des Treffens? Na, so 3-4 Mal und war dann, das gewesen. Ja, und dann saßt ihr und beide dann, im Gras. Und dann haben wir erstmal Händchen gehalten. Mhm. Sind ein Stück spazieren gegangen. Ja. Und auf einmal hat es dann irgendwie gefunkt. Also ich muss auch sagen, dass ich hier damals eines der schönsten Mädchen war von der ganzen Stadt. Bin ich überzeugt von. Ja, ich sag mir, Marita, also, hat er dann die Initiative ergriffen zum Küssen? Oder? Ja, er hat das. Also ganz klassisch. Ja. Er hat also meine Hand gehalten und mich so gestreichelt mit den Fingern. Ach, das war ein Gefühl. Und es war ein richtiger Kuss, Zungenkuss. Ja, es kam zum richtigen Zungenkuss. Und Rita war im siebten Himmel. Und ich war im siebten Himmel. Rita, kam es denn auch zu einer richtigen Beziehung zwischen euch beiden? Ja, gib mal acht. Wir haben uns dann weiterhin immer am Rhein getroffen und so weiter, ne? Ja. Und dann, die haben ein Geschäft hier in der Stadt gehabt, ja, ein großes Geschäft. Mhm. Und er hat dann einmal eines Tages gesagt, weißt du was, meine Eltern sind sowieso unten im Geschäft, komm doch mal zu mir hoch, ja. Du kannst jetzt mal mit nach Hause kommen, ich mache uns was zu trinken oder so, ne? Und dann bin ich auch eines Tages mit ihm nach Hause gegangen und dann waren wir dann im Wohnzimmer, haben wir erst gesessen, haben wir eine Flasche Rotwein getrunken. Hey. Amselfelder Rotwein, weiß ich heute noch, was es war, zwar ein billiger Wein. Alter zieht es dann auch rein, ne? Das war auch das erste Mal, dass ich Alkohol getrunken habe, ne? Huppla, jetzt ist die Wasserflasche umgefallen. Macht nichts. Und dann sind wir dann in sein Zimmer gegangen. Und was meinst du, das war mein erster Mann. Ach, du hast auch mit ihm zum ersten Mal geschlafen? Ja, dann habe ich das zum ersten Mal mit ihm geschlafen. Wie lange seid ihr denn miteinander gegangen? Das war nicht lange, das war vielleicht 1-2 Monate waren wir zusammen. Und heute noch kriegst du Gefühle, wenn du ihn siehst? Ja. Dumm, Jan, du wirst lachen, aber wenn ich an den Mann denke, dann kriege ich Gefühle. Bist du nie wieder so gut geküsst worden? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wie ich das erste Mal mit ihm geschlafen habe, das war sowas Wunderschönes, sowas habe ich noch nie erlebt. Hört man selten. Also bei den meisten Leuten ist das erste Mal ja nicht so das der Bringer. Erst hat das wehgetan. Mhm. Aber er ist dann so behutsam mit mir umgegangen, dass es nachher wunderschön war. Sprichst du manchmal mit ihm, wenn du ihn siehst? Nein, das Schönste ist es ja, er guckt mich ja nicht mehr an. Mhm. Er grüßt mich ja nur noch. Und er lächelt dann und er sieht auch immer noch so aus wie früher. Und gib acht, er hat mir dann damals auch ein Bild geschenkt. Mhm. Und ich habe das ja alles verheimlicht vor meinen Eltern. Mhm. Ich hatte ja immer Angst gehabt. Mhm. Und dann hat er mir ein Bild, er war bei den Pfadfindern und hat hinten drauf geschrieben mit Tintenschrift, ich liebe dich. Ach. Und das Bild, ihn bei uns im Wohnzimmer, meine beiden Geschwister und meine Eltern, die sind beide schon 10 und 20 Jahre älter, meine Geschwister. Mhm. Ich war so der Nachkömmling, das Nesthäkchen. Ich habe das Bild dann im Musikschrank versteckt, wo die Sherlock-Platten drin waren. Ja. Und die haben dann abends mal Schallplatten gehört, ne? Ja. Und da verstecke ich das Bild drin und einmal mein Zimmer war direkt neben dem Wohnzimmer, höre ich die dann alle kichern und meine Schwester Ingrid sagte dann, dein Willi steht da drauf. Wo ist das Bild heute? Das Bild, das habe ich leider nicht mehr. Ach, das weiß ich nicht mehr, wo das war. Ja, mein Cousin hat gebaut und da haben wir den Musikschrank hochgegeben und dann muss das weggekommen. Also, das ist so lange her und dir auch noch so präsent im Kopf. Ach, das war ja sowas Schönes. Eine schöne romantische Geschichte, die du uns erzählt hast. Ich danke dir dafür. Und Willi sagt, hat einmal nochmal nach Jahren gesagt, da haben wir uns Karneval gesehen, du bist immer noch für mich das schönste Mädchen, was ich jemals so geküsst habe. Weil ich auch so einen schönen Kussmund habe. Rita, schöne Grüße nach Koblenz. Danke, ich habe aber einen sehr lieben Mann und bin immer noch im Loch jauchzend verliebt. Na wunderbar, da bin ich ja wohl. Tschüss. Ich danke dir, Kudomian, und könnte später ein Autogramm haben. Du wirst gleich auch nochmal angerufen. Ich danke dir und alles Liebe und alles Gute. Danke, ja? Tschüss. Tschüss. So, jetzt kommt Eddie da rein und Eddie ist 31. Ja, hallo, grüß dich, Domian. Ja, Eddie. Hallo, grüß dich. Folgendes, was sich bei mir in meiner Pubertät ereignet hat, das war Weichenstellen, möchte ich fast sagen, jetzt für mein jetziges Leben. Na, erzähl mal. Es war so, ich hatte in meiner Jugendzeit, hatte ich einen Freund, weil ich bin Halbamerikaner, und der war öfters bei mir und irgendwann ist es passiert, dass wir uns praktisch ineinander verliebt haben. Wie alt warst du da? Also, es war, so 14. Und es ist aber dann so gewesen, also ich habe also mehrere Freundinnen dann auch gehabt, ganz normal. Also ich habe mich in der praktisch damals noch normal entwickelt. Und ich habe dann mit 20, habe ich dann damals geheiratet. Also die Ehe hielt dann circa 3 Jahre. Ja. Es war damals aber die Homosexualität, oder ich möchte mal sagen, die beginnende Homosexualität war damals noch nicht der Grund. Sie ist damals fremdgegangen und darauf war natürlich dann die Ehe beendet. Ich habe dann wieder Frau kennengelernt und nach 4 Jahren haben wir praktisch geheiratet. Ich habe also in den 4 Jahren schon gemerkt, also dass eben auch das Interesse praktisch zum gleichen Geschlecht eben da war. Ja. Und wir waren also dann circa 4 Jahre noch verheiratet. Das war damals dann so, ich habe also dann über eine Telefonline, möchte ich echt sagen, habe ich einen Mann kennengelernt. Und es ist heute so, dass ich jetzt von meiner Frau praktisch mich getrennt habe. Ich habe eine 2 Jahre alte Tochter und lebe jetzt mit einem Mann zusammen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist jetzt ist es das Paradies. Jetzt ist es das Paradies. Du hast also, ja über 10 Jahre gebraucht, um dich zu finden, ne? Richtig. Und es ist auch jetzt bezugnehmend auf das Gespräch ganz am Anfang von deiner Sendung. Ja. Ich kann dem Mann nur raten, er soll sich wirklich von allem trennen, was ihn jetzt noch bindet. Weil es ist wirklich so, meine Mutter weiß Bescheid. Und meine Mutter hat gesagt, es ist mir scheißegal, wirklich. Sprichwörtlich scheißegal, hat sie gesagt, Hauptsache du bist glücklich. Und ich habe jetzt Wochenende, ich habe eine Tochter und jeder Tag fängt so wunderbar an und es ist wirklich, ich lebe jetzt 6 Monate zusammen jetzt mit meinem Freund und wir haben noch nie gestritten, noch nie. Wir sind jetzt also insgesamt 2 Jahre zusammen. Ich muss ehrlich sagen, es hat einen pikanten Zwischenfall nur gegeben, dass sich eben meine damalige Frau auch in ihn verliebt hat. Und wir hatten versucht, das Ganze, weil meine Frau, ich habe mich ihr gegenüber geoutet, habe eben gesagt, dass ich also praktisch auch auf Männer stehe, aber das war die ständige Eifersucht dazwischen. Und das hat im Endeffekt, hat es uns dann wirklich auseinandergetrieben. Ja, ihr beiden, also du und dein Freund, seid ein glückliches Paar. Ja. Du hast eine wunderbare Tochter von 2 Jahren. Richtig, ganz genau. Und dein Freund kommt auch gut klar mit dem Kind. Total. Also das ist ihr Onkel von und hinten, wirklich. Die Kleine hat 2 Papas, ist doch wunderbar. Wirklich, also ich muss ehrlich sagen, jeder, der das in sich spürt und spürt, dass er also praktisch mit seiner Frau, wenn er verheiratet ist, nicht mehr glücklich wird, er soll wirklich ein für alle Mal Schluss machen, soll dazu stehen, was er fühlt. Eddie, wir müssen Schluss machen. Okay. Die Sendung ist gleich am Ende. Danke für den Anruf. Alles klar. Weiterhin. Tschüss. Bitte, tschüss. Tschüss. In der Technik, Markus Liebetanz. Morgen 1 Uhr, Radio 1 Live. WDR Fernsehen, wir sind wieder da mit einer freien, offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt zu jedem Thema morgen anrufen. Ihr könnt schon ab 0 Uhr immer bei uns anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Bye, bye. Ciao.